1. Was Lars sich nun über Abraham Sagen, der in biologischer Hinsicht unser Stammvater ist? 2. Falls Abraham aufgrund seiner Taten gerechtfertigt worden wäre, hat zwar einen Grund zum Stolz, jedoch gilt dies nicht im Verhältnis zu Gott. 3. Die Heilige Schrift stellt nämlich klar, dass Abraham Gott vertraut und ihm dies als gerechtigkeit angerechnet wird. 4. Wenn jemand ein Leistung erbringt, wird die Bezahlung nicht als ein gnädiges Geschenk betrachtet, sondern als ein rechtmäßige Verpflichtung des Arbeitgebers. 5. Wer jedoch kein eigenen Werk vorweist, sondern auf den Vertraut, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird dieser Glaube als gerechtigkeit angerechnet. 6. In ähnlicher Weise beschreibt David das Glück desjenigen Menschen, dem Gott gerechtigkeit zuspricht, wann das dafür menschliche Taten erforderlich wären. 7. Erklärt diejenigen für glücklich, deren Gesetzlosigkeit vergeben wird und deren Sünden vollständig bedeckt sind. 8. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Verfehlungen unter keinen Umständen anrechnet. 9. Besieht sich dieser Siegen nun ausschließlich auf die Beschnittenen oder gilt er gleichermaßen für die Unbeschnittenen? Wir haben bereits festgestellt, dass Abrahams Glaube als gerechtigkeit geurteilt wird. 10. Zu welchem Zeitpunkt geschah dies jedoch? War zu diesem Zeitpunkt bereits beschnitten oder noch unbeschnitten? Es geschah eindeutig, warende noch unbeschnitten war. 11. Empfing das Zeichen der Beschneidung erst später als Bestätigung der Gerechtigkeit, die bereits zuvor durch seinen Glauben besessen hat. Der Durch Word zum Vater aller Unbeschnittenen, die Glauben, damit auch ihnen Gerechtigkeit zugerechnet wird. 12. Ebenso ist der Vater der Beschnittenen, sofern es nicht nur die Beschneidung vorweisen, sondern auch dem Beispiel des Glaubens folgen, den Abraham vor seiner Beschneidung sagte. 13. Die Zusagen Abraham in sein Nach kommen, die Welt zu erben, basiert nämlich nicht auf der Erfüllung des Gesetzes, sondern auf der Gerechtigkeit durch den Glauben. 14. Wenn nämlich ne diejenigen erben wären, die das Gesetz befolgen, dann wäre der Glaube bedeutungslos und die göttliche Verheißung hinfällig. 15. Das Gesetz bewirkt letztlich nur den Zorn Gottes, da es erst dort übertretungen geben kann, wo ein gesetzliche Vorschrift existiert. 16. Aus diesem Grund beruht die Verheißung auf dem Glauben, damit es ein Gnadengeschenk blatant für all Nachkommen Abrahams sichergestellt ist. Dies gilt nicht nur für jene unter dem Gesetz, sondern für all die Abrahams Glauben teilen, da unser aller Vater ist. 17. Wie geschrieben steht, hat Gott in seinem Vater weiler Volke bestimmt, glaubteren den Gott, der tot lebendig macht und das nicht existent ins Dasein raft. 18. Obwohl es menschlich gesehen kein Hoffnung gab, hielteren der Hoffnung fest und glaubte, dass der Vater weiler Volke werden wird, genau wie es im Zugseit worden war. 19. Sein Glaube wird nicht schwacher, obwohl es sich bewusst war. Das sein eigener Körper im IT fast 100 Jahren bereits erstorben war und auch Sarah kein kinder mehr bekommen konnte. 20. Zweifelte nicht an Glaubigen der Zusage Gottes, sondern wird im Glauben gestärkt, warende Gott die Ehre gab. 21. War fest davon überzeugt, dass Gott die Mark besitzt, als auch zu führen, was zuvor versprochen hat. 22. Genau aus diesem Grund wird im sein Vertrauen als gerechtigkeit angerechnet. 23. Das im dies angeregnet Word, steht jedoch nicht allein im Seintwillen in der Schrift, sondern hat ein Bedeutung für uns all. 24. Es soll auch uns angeregnet werden, wenn wir in den Glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. 25. A Word wegen unserer Verfehlungen dem Tod ausgeliefert und im unserer Rechtfertigung willen wieder zum Leben erweckt.